Erster, ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hielt. Zweiter, der Engel packte den Drachen, der auch die alte Schlange, der Teufel und Satan ist, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Dritter, er warf ihn in den Abgrund, verschloss ihn und versiegelte ihn, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorbei waren. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Vierter, ich sah Throne, auf denen sich Menschen setzten, und ihnen wurde die Macht gegeben, zu richten. Ich sah auch die Seelen derer, die wegen ihres Glaubens an Jesus und das Wort Gottes getötet wurden. Diese Menschen hatten das Tier und sein Bild nicht angebetet und auch kein Zeichen auf Stirn oder Hand angenommen. Sie wurden lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Fünfter, die anderen Toten wurden erst nach den 1000 Jahren wieder lebendig. Dies ist die erste Auferstehung. Sechster, glücklich und heilig sind diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod hat keine Macht über sie, denn sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre lang mit ihm herrschen. Siebter, wenn die 1000 Jahre vorbei sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Achter, er wird dann hinausgehen, um die Völker auf der ganzen Erde, nämlich Gog und Magog, zu verführen und sie zum Krieg zu versammeln. Ihre Zahl ist so groß wie der Sand am Meer. Neunter, sie zogen über die Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Doch dann kam Feuer vom Himmel und vernichtete sie. Zehnter, der Teufel, der die Völker verführt hatte, wurde in den See aus Feuer und Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Dort werden sie Tag und Nacht für immer gequält werden. Elfter, ich sah einen großen weißen Thron und jemanden, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es gab keinen Platz mehr für sie. Zwölfter, ich sah alle Toten, sowohl die Großen als auch die Kleinen, vor dem Thron stehen. Bücher wurden geöffnet, und ein weiteres Buch, das Buch des Lebens, wurde ebenfalls geöffnet. Die Toten wurden dann nach ihren Taten gerichtet, so wie es in den Büchern geschrieben stand. Dreizehnter, das Meer gab seine Toten heraus, und der Tod sowie die Hölle gaben ebenfalls ihre Toten heraus. Jeder wurde nach seinen Taten gerichtet. 14. Der Tod und die Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Dieser Feuersee ist der zweite Tod. 15. Jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den Feuersee geworfen.